Clubding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Straight from Los Angeles in das Clubding-Studio. Heute mit Cheat Codes und einem exklusiven Mix für uns. Und wir starten rein mit Andy Perry, Dreams and Flowers im Tom Novi Remix. Schöne catchy Hook, neuer Track von Labelboss Andy Perry, heute erschienen auf seinem eigenen Label Bee & Ape. Und dann habe ich Tony Romera mit Dance Naked für euch. Ist ja wohl auch ein Lebensmotto und geht dem Track auch richtig gut bei. Schöne Tanz Tanzbare Tech House Nummer im Extended Mix gleich für euch. Dreams and flowers. This is everything. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. That's it. Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix. Wir bringen Techno, EDM und Clubhouse in den Südwesten. Und ihr hört Lucas Duarte mit Is Mine. Ich liebe wirklich diesen R&B-Einfluss. Und dann auf der anderen Seite diesen schönen harten Beat drunter. Wirklich geile Fusion Kitchen, das da. Gotch und Ozolit mit The Party jetzt für euch on the air. Damit dann schön in den Club rein steppen. Garantiert absoluter Dance-Cut, der überall funktioniert. Und dann haben wir Simon Emma mit danach mit Hit That Switch im Hottinger Extended Mix. Auf jeden Fall ein paar Zeilen derbehart unter der Gürtellinie. Der Track ist tatsächlich als explizit gekennzeichnet, also es wird touchy gleich im Clubding. Club-Ding. Club-Ding. Club-Ding. Das Club-Ding jeden Montagabend bei uns im Radio und ihr hört G-Dom mit Louder. Da haben wir tatsächlich den Master-Regler hier ein bisschen weit hochgedreht, damit wir das auch schön laut hier im Studio hören können. Schöner basslastiger Groover vom brasilianischen DJ G-Dom. Und jetzt gibt's für euch on the air K-City Wavy schönes argentinisches Duo aus Fusion, aus Indie-Dance und Tech-House. Und der Name ist Programm. Der Track spiegelt so ein bisschen Fluidität von Wellen in der Soundscape wieder. Und dann haben wir Marion Baker mit Pa-Bajo. Für euch schöner, starker Drive durch den Bass und so eine kleine Abwechslung durch die Vocals. Ist ein mega geiles Ding geworden. Macht das Ding total catchy und ist jetzt gleich für euch hier in der Show. Thank you. besten Sounds aus den Clubs. Den Sound von Marion Baker und Pa Abajo im Clubding. Jetzt für euch Side Piece und Sex Sells. Ja, wir sind heute ein bisschen versaut hier in der Show. Sex Sells, but only if you do it well. Ja, word. Das hier ist well done, definitiv. Ganz schön viel gestöhnt. Prismo und Solvin hätten wir noch mit Eyes und Eleonora für euch aufliegen. Schöner melancholischer Track durch die Vocals und so Moody Chords, schöne Pads mit dabei. Kann man sich richtig drin verlieren. Freitag erschienen und heute für euch in der Show. Sex Sells.

20 Uhr. Thank you. Ihr habt ein paar Nummern am Stück gehört. Das letzte war James Harcourt, Arcade und Pixie. Haut mich komplett durch diesen Offbeat und Breakbeat weg. Ist wirklich richtig schöner, starker Remix von Arcade, der das Original nochmal so ein bisschen aufgewertet hat. Und Afonso, Caravaggio haben wir aufliegen gehabt mit Ambush, das war direkt vorne dran, auf der 4 to the Floor Volume 39 EP. Richtig schön fettes Ding geworden. Jetzt für euch. Eine Stunde lang ein Künstler in the Mix. Straight from Los Angeles in das Clubsing-Studio. Heute Abend Cheat Codes für euch. 2016 hatte das EDM-Trio aus Los Angeles in Deutschland den absoluten Durchbruch mit dem Track Sex. Vor einer Woche ist die neue Single erschienen, Cinema, zusammen mit Jonadas. Und heute sind sie bei uns in der Show. In den nächsten 60 Minuten für euch. Down, this is the location. Light it up and throw it back. No negotiation. Oh, no way. Ain't no time to play. This is where it's going down. This is the location. Day and night, lost in the game. On and on, always the same. Thinking we can change it. Here's an invitation. This is where it's going down. This is the location. This is where it's going down. This is the location. Light it up and throw it back. No negotiation. Oh, no way. You can't keep away. This is where it's going down. This is the location. This is where it's going down. This is the location. Light it up. That's the situation. Gone too far. Let's bring it back to basics. If you need an explanation, this is where it's going down. This is the location. It will be the end of me. I know it. Yeah. I love the way my heart beats in the moment. This is where it's going down. This is the location. This is where it's going down. This is the location. Light it up and throw it back. No negotiation. Oh, no way. You can't keep away. This is where it's going down. This is the location. This is where it's going down. This is the location. Light it. We'll be right back. faster. I don't wanna slow it down, no, no. You got me tripping on my words when you're around. Take control of me now. And I know, and I know, and I know I should keep it cool. I don't know, I don't know, I don't know what you do. You got me feeling so crazy. You got me doing things I've never done before. You got me feeling so crazy. How you make me keep coming back for more. You got me feeling so crazy. Coming back for more. You got me feeling so crazy. Doing things that I've never done before. You got me feeling so. You give me wild thoughts, they're running through my head. You're in the air, I breathe you in with every breath. Oh no, just like a melody that plays over again. There's no way to forget. And I know, and I know, and I know I should keep it cool. I don't know, I don't know, I don't know what you do. You got me feeling so crazy. You got me doing things I've never done before. You got me feeling so crazy. How you make me keep coming back for more. Let me. feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Stop.

If we walk away, maybe it won't hurt. people dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Keeping me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, no, it doesn't kill me, maybe watch you more. Thank you.